Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute mit einer freien Themennacht sind wir hier. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Themen, auf die Anrufer. Und der erste Anrufer heißt Marcel und der ist 24. Guten Morgen, Marcel. Hallo. Hallo, Marcel. Und was geht's? Also ich bin bekannt als King Emstead. Also ich bin Sklavenhalter und ich biete von Webcam-Erziehung über Livestation bis hin zur Haltung von hörigen, devoten Langzeitsklaven. Also mich halt im Sadomaso-Milieu an. Wow, jetzt das bin ich ja völlig erschlagen. Ja. Du bietest dich an. Ja, also praktisch als Master-Zuhälter. Das sind halt devote Leute, meist Schwule. Mhm. Und wie gesagt, die schreiben mich halt an. Ich setze dann halt Annoncen ins Internet oder in Zeitungen und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, die kommen dann auf mich zurück, auf meine Telefonnummer, E-Mail oder Chatkontakt. Ja. Ja, und dann fängt das halt erstmal an mit einer Webcam-Station. Dann drücken die halt über Online-Zahlungsmethoden halt erstmal an mich ab. Ach so, ihr seid dann erstmal per Cam verbunden miteinander? Ja. Die sehen dich auch? Ja. Ja. Und also das dafür heißt, sie können cammen. Ja. Und dann entziehe ich die, dann habe ich einen Teleskopschlagstock zum Beispiel in der Hand, beleidige die und gebe denen Anweisungen. Mann, du bist ja aber hart drauf. Ja, also halt. Ich bin schon sehr selbstverliebt, bin schon sehr dominant. Hör ich schon in deiner Stimme. Ja. Ja. Und für dieses Cammen müssen die auch dann schon bezahlen? Auf jeden Fall. Also die drücken dann halt an mich ab. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zahlungsmethoden nennen kann. Nee, musst du nicht. Es reicht ja aus, wenn wir wissen, dass das irgendwie funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal, okay, damit wir das richtig verstehen können. Ihr campt dann miteinander. Du sitzt vor einer kleinen Cam und die anderen, die Sklaven auch. Was genau müssen die Sklaven dann aufgrund deiner Anweisungen machen? Also zum Beispiel verneigen die sich vor mir, die Hände hoch und runter. Mhm. Für dieses Jahr auch jetzt sexuell einen Master vor sich zu haben, die wichsen sich einen darauf. Das können sie ja mir aus auch machen. Persönlich bin ich hetero. Ach. Also ich habe auch mit Frauen Sex. Also ich bin halt vor einigen Jahren darauf halt gekommen. Da war ich ein bisschen in Geldnot. Ja. Da war ich 17. Ja, das heißt, du machst das mit Schwulen dann ausschließlich des Geldes wegen? In erster Linie ist es aus Geld gekommen, aber auch, weil es halt zu meinem Charakter passt. Also ich bin ja schon sehr narzisstisch. Du bist narzisstisch und sehr dominant und es macht dir Spaß, einfach anderen Menschen Befehle zu erteilen. Sexuell interessiert dich das nicht, wenn die Männer da irgendwas machen. Also mir geht's um die Macht. Um die Macht. Machtgefühl. Mhm. So, okay, jetzt haben wir so eine kleine Vorstellung, was du mit dem Cam-to-Cam mit den Leuten machst. Wie geht es weiter? Ja. Was machst du noch? Wie gesagt, ich treffe die dann auch. Dann wird's ja schon ein bisschen ernster. Man steht in einem Raum. Was machst du mit denen in einem Raum? Also die Livestation, die beginnt dann so, erstmal begrüßt man sich ganz normal, wie man jetzt jeden begrüßt in der Regel. Es sei denn, der ist jetzt irgendwie, gibt auch welche, die sind ein bisschen daneben und so, können sich nicht mehr richtig artikulieren und so. Hauen sich jeden Tag dieses Poppers-Zeug rein, was sie dabei konsumieren oder sonstige Substanzen. Das ist eine üble Sexdroge. Aber mit den meisten treffe ich mich ganz normal, rede normal mit denen. Aber wahrscheinlich nicht sehr lange, ihr kommt dann zur Sache. So, und dann gehen wir halt in den Station-Raum, ein SM-Raum. Dort ist auch ein Jailhouse-Fuckbett und sowas. Moment, das ist aber dann deine Räumlichkeit. Die müssen dann zu dir in deine Räumlichkeiten kommen. Richtig. Gut. Und oder was ich halt anmiete, ein Studio. Okay. So, und dann geht ihr zusammen in diesen SM-Raum. Dann wird natürlich erstmal abgedrückt, erstmal das vereinbarte Geld. Ach, das müssen die vorher zahlen? Ja, das sind dann also ab 50 Euro aufwärts. Also so eine gute mittelmäßige Session bei dir, was kostet das? Mittelmäßige Station, bist du so mit 150 bis 200 Euro erstmal dabei. Was bekomme ich dafür, wenn ich das bei dir bezahle? Du bekommst dann halt Eiertritte, wirst angepisst, ja, musst Scheiße fressen. Mann, hör auf! doch. Okay, wir können es auch ein bisschen eleganter ausdrücken, aber in der Tat, ich frage dich, darauf stehen die Leute? Die stehen darauf. Also das sind meist Leute, die sehr viel verdienen. Also ich habe zurzeit einen neuen Stammsklaven, da tue ich monatlich einen vierstelligen Betrag kassieren. Also das ist wirklich schon sehr lukrativ. Wie alt ist der? Der ist mittleren Alters. Was heißt das, 40 so? 45, ja. Und das ist schon wirklich sehr lohnenswert, vor allem für einen jungen Menschen wie mich. Also ich kann eigentlich meinen ganzen Lebensunterhalt damit finanzieren. Das ist wirklich sehr gut und ich habe mein Machtgefühl. Du hast dein Machtgefühl. Ist das dein Hauptlebensinhalt, dieser Job? Also ich denke mal, es gibt auch nebenher andere Hobbys, die ich habe. Okay, aber du gehst nicht noch einem Beruf nach oder studierst oder irgend sowas, das nicht? Nee. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit dem 17. Lebensjahr. Wie bist du denn da drauf gekommen? Durch einen damaligen Kumpel, wie schon gesagt. Ich hatte damals ein bisschen Geldnot. Durch eine Sachbeschädigung, ehrlich gesagt, muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Betrag von 800 Euro, das habe ich dann auch ratzfatz abgezahlt. Da bin ich mit diesem Kumpel am Wochenende mitgegangen. Mhm. Also der hatte halt schon Kontakte in dieser Szene, ins Rotlichtmilieu. Und wie gesagt, dann bin ich halt mitgegangen und ich habe auch erst nicht gewusst, dass es sowas gibt, ne? Und dass man dafür keinen Sex machen muss. Genau, das wollte ich gerade nochmal fragen. Das heißt, du machst nie Sex in irgendeiner Form. Höchstens tue ich die mit Gegenständen fisten. Mann, du bist aber krass drauf. Also alles Mögliche schon gehabt. Was hast du denn an? Mich schockt auch nichts mehr. Ja, das höre ich schon. Mich schockt eigentlich auch nichts mehr hier, aber dennoch. Was hast du an während so einer Session? Also eigentlich ein Proll-Outfit. Was heißt das? Also das heißt so Amstiff-Wehr-Klamotten. Sagt mir nichts. Picaldi, Cordon Sport, Alpha, Lonsdale. Sagt mir alles nichts. Nike Air Max. Aha, okay. Also Nike Shocks. Also das sind so fetische Sachen auch für die. Also die stehen auf diese Markensachen. Okay, du stehst da nie im Slip oder so? Nee. Mit wem hast du denn Sex? Ich persönlich, mit hübschen Blondinen und sowas. Also ich bin schon hetero. Und habe ich schon verstanden. Und bist du bei den Blondinen auch der Dominante, der Mächtige? Also seit der Kindheit an hat sich das schon so entwickelt. Also Kindheit lief nicht so ganz normal ab. Schon krasser aufgewachsen. Also hat sich das irgendwie entwickelt. Also ein bisschen anders gestrickt als jetzt ein normaler Mensch. Ja. Ich bin schon sehr dominant. Ja, also bei den Frauen dann auch. Ja. Kennst du das Gefühl des Verliebtseins, der Liebe? Also ich denke mal, dass ich auch charmant sein kann. Charmant ist ja was anderes. Charmant kann auch die letzte Sau kann charmant sein. Ja, also ich kann auf jeden Fall auch ein ganz netten sein, aber auf Dauer halte ich das nicht lange aus, weil innerlich bin ich ein Alpha-Tier. Das heißt, du warst noch nie verliebt? Ich hatte auch Liebesbeziehungen. Also ich erinnere mich schon so an einige Mädels aus der Jugend und dies und das, aber wir leben ja heutzutage auch in einer gewissen anderen Zeit, wo man jetzt nicht mehr so Ehen eingeht und sowas. Ja, aber Beziehung schon. Du machst mir machst mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Du bist schon ein harter, kalter Knochen. Ja, schon, ne? Aber hast du denn, im Ernst, Marcel, hast du eine weiche Seite? Wie soll man eine weiche Seite beschreiben, ne? Hast du schon mal geweint? Bestimmt mal als Kind oder so. Aber in der letzten Zeit weniger. Ja. Was ist dir das Wichtigste im Leben und auf der Welt? Mir ist meine Nationalität sehr wichtig und kapitalistisch bin ich auch Deine Nationalität? Was für eine Nationalität hast du? Deutscher. Okay. Ich will jetzt gar nicht weiterfragen, weil ich muss es doch fragen. Ich hoffe nicht, dass du irgendwie nazimäßig orientiert bist. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ein Rassist oder so, aber ich bin schon national. Das heißt? Was wählst du denn? möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Okay. Ich will jetzt nicht irgendwie eine Werbung für NPD oder sowas machen oder natürlich so. Nicht. Wir haben es auch gar nicht gedacht. Marcel, ich hoffe. Also ich persönlich, es geht ja jetzt auch um das Thema SM. Natürlich. Ich hoffe, dass nie irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen sich ereignen, dass du wirklich mal Macht hast über Menschen. Da würde mir Angst und Bange. Der neue Führer. Naja, komm, hör auf. Lass stecken. Nein. So, wie gesagt, jetzt hast du uns ein bisschen erzählt. Ja, jetzt hast du uns ein bisschen erzählt. Was ich gerade noch fragen wollte, kommen denn ab und zu auch mal Frauen in deinen Raum? Es gab schon welche, die für mich anschaffen gegangen sind. Aber nicht devote Frauen, die dich als Herrn sehen möchten? Nee, wohl nicht. Doch schon. Aber nicht so oft. Also in der Regel sind es schwule Männer. Die wollen das ja auch so. Das ist mir völlig klar, dass die so wollen. Das ist alles auf der Basis der Freiwilligkeit. Also die meisten Frauen sind ja sehr sensibel, meist auch naiv. Wie gesagt, die stehen schon auf dem prolligen Typen, auf dem maskulinen Mann. Ja. Ne? Gibt's leider wenig Deutsche mittlerweile, sage ich jetzt mal so. Ne, aber die stehen auch viel auf den südländischen Typ oder so. Ich habe auch viele Freunde, die Türken sind schon, ne? Ja. Deswegen sag ich ja, ich bin ja kein Rassist oder sowas. Ja, oh Gott sei Dank sind wir diesbezüglich zumindest ein bisschen beruhigt. Ich danke dir für den Einblick in dein eher bizarres Leben, was du führst. Ich hoffe, dass es sehr interessant war. Ich danke dir. Alles Gute, Marcel. Mach's gut. Tschüss. Felix ist 24. Guten Morgen, Felix. Ja, guten Morgen, Dömian. Hallo. So, ich hoffe, dass du nicht so ein harter Hund bist. Marcel. Das höre ich schon in der Stimme. Ja, ich bin so der weiche Typ. Ja. Aber du bist auch 24, wie dein Vorgänger. Ich bin 24 Jahre alt, ja. Wie fandst du das, was du gerade gehört hast von ihm? Ja, es war schon erschreckend, wie, dass man so keine Gefühle hat. Also, Eigentlich ein armer Kerl. Ja. Mhm. Naja. Wer weiß, was da passiert ist, dass er so geworden ist, wie er ist. Wer weiß, was noch in Zukunft passiert. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Felix, jetzt reden wir aber über dich. Weswegen rufst du an? Also ich rufe an, ich habe eine Freundin kennengelernt und meine Freundin, die ist 46 Jahre alt und Mutter. Mhm. Also das ist jetzt deine Freundin? Das ist meine, sag ich mal, Romanze oder Affäre. Wie lange schon? 3 Monate. Ah, ganz jung, ganz frisch. Ganz jung und frisch. Ist sie denn Single? Sie ist geschieden, ja. Naja. Hat keine. Sie war 18 Jahre in einer Beziehung und hatte dann danach 2 Freunde. Ja. Und dann mich. Und wo habt ihr beiden euch kennengelernt? Sie hat in meinem Ort, wo ich wohne, hat sie ein großes Haus gekauft. Hm. Und ich war halt der nette Nachbar. Du warst der nette Nachbar? Der geholfen hat, ja. Ach so. Also ist die Dame recht wohlhabend, wenn sie ein großes Haus kaufen kann. Ja, sie ist Lehrerin von Beruf. Mhm. Sportlehrerin, sie ist sehr sportlich. Ja. Und, ja. Also, attraktiv. Ja. Ja, gut, der Altersunterschied ist jetzt schon erheblich, aber ist ja auch wurscht. Weswegen genau rufst du zu diesem Thema an? Ich rufe an, weil es jetzt schon die ersten Probleme gibt. Die wären? Die man vorher nie gesehen hat. Also klar, jeder, der drauf schaut, ringsrum sagt, der Altersunterschied ist zu groß. Die wären zum Beispiel, sie steht nicht zu mir. Also sie schämt sich vor ihren Kindern und auch vor Freunden, dass sie einen so jungen Freund hat, einen jungen Mann. Sie schämt sich? Sie steht nicht zu dir? Das ist ja auch... Sie steht nicht zu mir. Wie merkst du das? Woran merkst du das? Ja, das merke ich ja schon an ihren Reden. Das hat sie mir auch selber gesagt. Und sie ist eigentlich in einer Situation... Eigentlich ist sie eine unabhängige Frau, sie hat alles erreicht in ihrem Leben. Eigentlich braucht sie keinen Mann. Das ist das. Mhm. Und sie hat sie mir selber gesagt, sie wollte mich auch. Also ich bin ja zu ihr hin. Ich habe sie ja zum Café eingeladen, habe sie angesprochen. Sie hatte für mich keinen Sinn. Also, weil ich ja noch Humor. Wie ist das denn so in Ihrem Freundeskreis, vielleicht auch Verwandtenkreis? Hält sie dich dort fern? Ja. Wo überhaupt zeigt sie sich mit dir? Wenn wir mal wegfahren, dann ist das sind das andere Städte, andere Orte. Ach, das heißt... Dann geht sie mit mir aus. Ach. Also wir fahren dorthin, wo uns keiner sieht. Das heißt, in eurem Ort ist das alles ein Geheimnis. Das sollte tabu bleiben, ja. Mhm. Aber mittlerweile ist das auch schon publik. Also das Problem ist, ich weiß, dass es andere Leute wissen, ja, aber sie weiß es nicht. Ach so. Was glaubst du, wenn sie herausbekommt oder wenn sie das auch mitkriegt, dass die anderen das wissen, was dann ist? Das weiß ich nicht. Also das ist wirklich, man braucht viel Taktgefühl für sowas. Das ist für jemanden wie mich, der eigentlich so gut wie wenig Lebenserfahrung hat, das ist schwierig. Sie bringt da schon was mehr mit. Sagt sie das denn auch ganz offen zu dir, dass sie das nicht will, dass das öffentlich wird? Ja. Und wie begründet sie das? Mit der Begründung, das hat sie nie richtig begründet. Ich habe auch nie richtig nachgefragt. Ich habe immer gesagt, ich stehe zu dir. Mhm. Ganz egal, das Alter spielt für mich keine Rolle, aber andersrum. Und das ist für mich ja sehr kränkend. Ne? Also es ist. Mhm. Wie alt sind eigentlich Ihre Kinder? Also die Große, die ist 8, dann 16, der Mittelste und der Kleine 11. Und wie alt ist der Kleine? 11 Jahre. 11 Jahre. Und die Kinder wissen es auch nicht? Bei dem Kleinen bin ich mir nicht so sicher. Also ich verstehe mich mit denen hervorragend. Also wir spielen viel zusammen. Aber wo kommt ihr denn zueinander, wenn ihr euch nicht trefft? Oder gehst du zu ihr in das Haus? Ich gehe zu ihr in das Haus. Ja. Aber das kriegen die anderen, die Älteren auch mit. Was denken die? Was für ältere Leute? Nein, nicht die älteren Geschwister von dem Jungen. Ja, ich muss dazu sagen, der mittelste Sohn, der lebt beim Vater. Ach so. Und da wohnen bloß der kleine Sohn und die Tochter. Gut, aber die bekommt das ja mit. Ja, für sie ist es kein Problem. Also ich muss dazu sagen, wir wurden ja von der Tochter erwischt. Ich wollte sie gerade küssen und da kommt sie dazu. Und, ja gut, da ist doch klar, dass dann weiß der Junge ahnt das und die Tochter weiß es. Die Tochter weiß es, ja. Und ich war auch mit der Tochter, auch mal Kaffee trinken. Das ist kein Problem. Wir hatten drüber geredet, ich verstehe mich mit ihr sehr gut. Und sie versteht es. Und ihr habt darüber gesprochen auch? Ja. Und was die Tochter sagt, ist ihr egal und ist alles im grünen Bereich oder wie? Die Tochter ist wie ihre Mutter, manchmal ganz kühl. Sie hat mir gesagt, ihr habt das euer Leben, ich für mein Leben. Okay. Ich ziehe bald aus. Ja. Aber du gehst immerhin in das Haus, das wundert mich. Das kann die Nachbarschaft dann ja auch sehen, dass du da öfters... Natürlich. Hinbist. Natürlich bekommt das die Nachbarschaft mit und die Nachbarschaft, die weiß auch, was das löst. Und übernachtest du da auch in dem Haus? Ja. So, Felix, klare Ansage meinerseits. Ich finde das Verhalten deiner Freundin ziemlich erbärmlich. Sie hält sich da einen jungen Lover, vielleicht frisches Fleisch fürs Bett, ich sag's mal ganz despektierlich, und sie steht nicht zu dir. Ich finde, der Altersunterschied ist zwar ist schon ordentlich, aber ich finde den nicht dramatisch. Ja. Manch ein Mann mit 46 würde sich sogar schmücken mit einer 24-jährigen Freundin. Bei ihr ist das offensichtlich anders. Ich finde es auch erniedrigend und verletzend, was sie macht. Ja. Und ich würde es an deiner Stelle nicht mitmachen. Entweder bekennt sie sich zu euch und zu dir. Hallo? Ja, hallo, das war gerade mein Telefon. Also, okay. Und, oder die ganze Sache ist eben gelaufen. Ja, das sehe ich ja auch. Ich muss ganz kurz dazu sagen, sie war 2 Wochen im Urlaub. Mhm. Sie kommt aus dem Urlaub. Wir haben miteinander Verkehr, Sex. Und ich merke, dass sich da irgendwas verändert hat, dass ich mir irgendwas eingefangen habe. Ich weiß nicht was. Hast du denn keinen geschützten Verkehr mit ihr? Wir haben keinen geschützten Verkehr. Warum sie nicht? Nimmt die Pille. Bist du wahnsinnig? Warum nicht? Nein, weil sie nimmt die Pille. Ja, junger Freund, es gibt doch noch andere Dinge als nur schwanger werden. Ja, zum Beispiel kann man krank werden. Ja. Und wenn also wir gehen beide Blutspenden und da war das für uns kein Problem. Ja gut, aber du weißt ja nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist nach dem Blutspenden. Also wenn man 3 Monate zusammen ist und so eine komische Beziehung hat, wo nur wirklich nicht viel Vertrauen da ist, sollte das oberste Gebot sein, mit Gummi in die Kiste zu gehen. Aber ganz eindeutig klar. Also hast du dir jetzt irgendwas eingefangen oder wie? Naja, ich hatte einen Brennen und da habe ich ja schon die Vertrauensfrage gestellt. Und wie die Vertrauensfrage, ob sie mit jemand anderem Sex hat oder was? Genau. Und, was sagt sie? Sie sagte nein. Ja. Sie sagte, sie hat sich beim Baden ein Scheidenpilz okay, geholt. Felix, erstes Gummis, unbedingt, finde ich. Da würde ich mir auch nicht reinreden lassen von der. Das zweite ist, ihr die Pistole auf die Brust setzen und sagen, hier, Mädel, entweder sind wir jetzt ganz offen ein Paar oder wir sind gar kein Paar mehr. Ja. Wenn du auch eher ein weicher Typ bist, wie du am Anfang gesagt hast, da musst du dich jetzt zu aufraffen. Sonst wirst du der Hampelmann. Du bist jetzt schon der Hampelmann von ihr. Das stimmt. Sie hat mich ja voll in der Hand. Sie kann ja machen, was sie will. Ja, aber du kannst den Spieß rumdrehen, indem du einfach die Forderung stellst. Du kannst ja sagen, die anderen wissen es eh schon im Ort. Ah. Und du erzählst ab sofort, wirst du es überall erzählen, wo es passend ist. Mal sehen, wie sie reagiert. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, du kannst ihr sagen, dass du es nicht mehr verheimlichen möchtest. Ja. So, und dann mal gucken, wie sie reagiert. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, Felix. Also wir reden da glaube ich sonst im Kreis. Du musst da jetzt mehr Kante zeigen, klare Kante. Das Problem ist, sie geht auf Distanz im Moment und ich weiß nicht, wie ich an sie herantreten will. Ja gut, wenn sie auf Distanz geht, dann musst du sie einfach fragen, was wollen wir eigentlich noch miteinander? Ja. Und da muss es einmal eine klare Aussage geben und dann weißt du, woran du bist oder ihr wisst, woran ihr seid. Genau. Felix, du musst reden. Ganz, ganz dringend. Raff dich auf und rede mit der. Das darf ich tun, danke. Ich wünsche dir viel Glück. Alles Gute, Felix. Das ist inzwischen Beziehung. Ach, jetzt hab ich. Naja, wir waren ja eh durch und hier ist die Regina und Regina ist 41. Guten Morgen, Regina. Hallo, Domian. Hallo, Regina. Um was geht's bei dir? Erstmal ein großes Lob an dich, dass du deinem Vorredner so Mut gemacht hast, sich da durchzusetzen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jemanden hätte, der in dem Alter ist, ich würde mich wahrscheinlich auch eher damit schmücken, als den so unterzubuttern. Mhm. Das zu dem Punkt. Und dann hast du gestern das Thema Porno gehabt und hast nach einer Frau gesucht, die gerne Pornos schaut auch dazu steht. Genau, und hier bin ich. Und diese Frau heißt Regina. Regina guckt gerne Pornos. Klassische Pornos oder von Frauen gedrehte Frauenpornos? Nein, klassische. Ganz A bis Z. Ganz klassische. Warum? Was gefällt dir so sehr daran? Ich mag einfach das Virtuelle als Anregung. Ob jetzt mit Partner oder als, wenn ich masturbiere. Mhm. Das heißt, du bist wirklich eine Frau, viele Frauen sind ja ganz anders gestrickt. Du bist eine Frau, die will Bilder sehen. Die will klare Szenen sehen, die will nackte Haut sehen, die will erregte Menschen sehen. Richtig, genau so ist es. Und das macht dich dann auch an? Ja. Wie oft guckst du Pornos? Wenn ich alleine bin, wie das jetzt zurzeit der Fall ist, dann so 2-3 Mal die Woche. Mhm. Und ja, mit dem Partner kommt das natürlich auf den anderen an, ne? Und wenn du guckst, wie lange guckst du dann? Wie lange dauert so eine... So eine Session bei mir. Session, ja, genau. Ich würde sagen 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ah ja. Manchmal auch eine Stunde, kommt drauf an. Ja, wenn man Zeit hat und so, kann man sich's nett machen und sich in diese Fantasie hineinbegeben, plus der visuellen Dinge, die man da sieht. Richtig. Die meisten Frauen, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, durch Freundinnengespräche, sagen ja, dass sie das abstößt. und sie das überhaupt nicht erregend finden, sondern die denken an romantische Dinge, an kuschelige Situationen und so. Wie beurteilst du das? Kann ich nachvollziehen. Kannst du auch nachvollziehen? Ja, natürlich. Wenn jemand da absolut keine Verbindung zu hat, das kann ich schon nachvollziehen. Womit ich ein Problem habe, ist dieser Herr, mit dem du gestern gesprochen hast. Ich bin auch katholisch und bin auch so erzogen worden, aber so extrem, wie er das da dargestellt hat, das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Also das war mir schon ein bisschen zu heftig. Mhm. Nun bist du 41 Jahre alt. Seit wann guckst du ab und zu Pornos? Mein Freund, den ich damals mit 20 hatte, der hat mich daran geführt und hat mich das einfach mal abends gefragt. Mhm. Und da bin ich da neugierig drauf gewesen, klar. Dann habe ich das ausprobiert und seitdem bin ich da gefallen dran. Und hat funktioniert. Erzählst du das offen so deinen Freundinnen? Ja, klar. Ja? Ist man da nicht ein bisschen schamhaft, das nicht? Nein. Hast du Erfahrung, du hast es gerade angedeutet, auch damit, dass du mit einem Mann zusammen die Dinger guckst und dich dann, und dass ihr beide dann in Stimmung kommt? Ja, so als Abwechslung wie was weiß ich, Sexspielzeug auch. Das ist alles, ist nicht ein unbedingtes Muss. Ja. Aber, ab und zu finde ich das sehr gut. Ich glaube, von so einer Frau wie du träumen sehr viele Kerle. Ja, wirklich, weil das so eine Art, der Zugang zur Sexualität ist ähnlich. Das ist ja das Schwierige bei vielen Männern, die haben einen anderen Zugang zur Sexualität als eben die Frauen, aber die scheint es ja ähnlich zu funktionieren. Ja, vielleicht trauen die sich nicht. Ne? Also ich kenne viele Männer, die sagen, ich habe da Probleme mit meiner Partnerin darüber zu sprechen. Mhm. Oder sie haben es getan und das wird dann direkt abgewertet von den Frauen. Vor allem von vielen, die das noch nicht mal ausprobiert haben. Und das kann ich noch gar nicht verstehen. Also wenn man etwas nicht kennt, sollte man es zumindest, und wenn man es nur 5 Minuten schaut, dann weiß man, ob das funktionieren kann oder nicht. Holst du dir die Filmchen aus dem Netz? Ja. Ja. Mhm. Ja. Hast du auch schon mal so ein Frauenporno, also von Frauen gedreht, für Frauen angeschaut? Nee, noch gar nicht. Ich glaube, der wäre mir auch, also ich vermute, er ist mir zu harmlos. Und zu langweilig. Nun wird ja auch immer kritisiert an den Pornos, dass da keine vernünftige Handlung ist, sondern eine sehr triviale Handlung, dass es relativ schnell zur Sache geht. Stört dich das? Nee, das schätze ich. Also ich mag eigentlich gar nicht dieses große Drumherum. Also, ja, das sagen die Männer auch. Nein, ich will keine große Story da haben, dann kann ich Spielfilm auf Arte gucken. Genau. Wenn ich dieses haben will, dann kann es sehr trivial sein. Ja, richtig. Regina, ich danke dir sehr herzlich, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ich glaube, also mein Tipp ist wirklich, dass du wirklich eine Minderheit bist bei der Frauenwelt. Aber vielleicht erzählt uns die eine oder andere Frau auch noch ein bisschen so. Ja, ich bin gespannt. Aus dem geheimen Nähkästchen. Okay. Ich danke dir vielmals. Alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss. Auch. Tschüss. 1.28 Uhr, hier ist der Mike. Der Mike ist 33. Guten Morgen, Mike. Ja, guten Morgen, Domian. Bin ein bisschen nervös, aber es geht schon. Hallo, Mike. Weswegen rufst du denn an? Also, ich rufe an, ich war im Gefängnis und das war insgesamt 2,5 Jahre wegen Körperverletzung und Nachstellung. Nachstellung? Nachstellung, ja, Stalking quasi, ne? Wem hast du denn nachgestellt? Meine Freundin damals. Und hast du die auch verletzt? Nein, also körperlich nicht angegriffen. Also es ging eigentlich mehr um die Kontrolle. Aber du warst wegen Körperverletzung auch im Gefängnis? Ja, das stimmt. Wen hast du denn angegriffen? Also ich hatte ja früher, ich hatte eigentlich mehrere Freundinnen gehabt. Und mit der Partnerin, mit der ich zusammen war, die hat sich dann von mir getrennt, weil das wohl nicht mehr so funktioniert hat. Und dann hat sie, dann bin ich in die Stadt gefahren, hab die beiden gesehen und dann ist bei mir natürlich rot angelaufen. Die beiden heißt, sie hatte einen neuen Typ. Sie hatte einen neuen Typen, ja. Mhm. Und ja, dann habe ich mir den Typen dann vorgenommen. Mhm. Hab den dann in Laden, ich sag jetzt nicht welchen Laden, aber auf jeden Fall habe ich den dann da zusammengehauen. Wie sehr hast du ihn zusammengeschlagen? Ja, ich habe den erst auf den Boden geschubst. Ja, und dann habe ich den geschlagen mit der Faust. Wie schwer verletzt war der? Ja, also das Das weiß ich gar nicht mehr, weil anschließend kam die Polizei mit zwei Streifenwagen und dann haben die mich direkt mitgenommen. Okay, aber du hast es doch im Nachhinein erfahren, sicherlich durch deinen Anwalt oder ja, also ja, richtig. Ja, und dann hatte der, genau, und dann war ich bei der Polizei und dann später bei der Verhandlung habe ich dann erfahren, dass der einen Nasenbeinbruch hatte und ja, und zwei blaue Augen. War natürlich scheiße von mir. Und da, deine Freundin war dabei. Wie hat die sich denn verhalten währenddessen? Ja. Die stand natürlich da geschockt, hat tierische Angst vor mir gehabt, dass ich sie auch vielleicht verletze. Sie ist dann direkt weggerannt und sie war auch diejenige, die die Polizei dann angerufen hat. Warst du eigentlich vorbestraft schon? Nein, das war das erste Mal. Wie lange hast du denn dann deiner Freundin noch nachgestellt? Bei der Freundin, wo ich den Typen zusammengeschlagen habe, das war nicht die Nachstellung. Das war erst 2009. Ach so, aber du bist für was bist du denn jetzt verurteilt worden? Für die? Also ich war jetzt insgesamt wegen drei Körperverletzungen verurteilt worden und wegen Nachstellung. Also kam das alles so zusammen und hast dann eine Gesamtstrafe bekommen, oder wie? Eine Gesamt, genau, richtig. Drei Körperverletzungen, das waren dann noch zwei andere. Da waren noch zwei andere, waren das auch Nebenbuhler? Nein, das waren keine Nebenbuhler. Bei einer war noch eine räumische Erpressung. Da war ich mit ein paar Kollegen unterwegs gewesen. Mann, es wird ja immer härter. Ja, ich weiß. Aber ich meine, ich habe jetzt daraus gelernt. Ich saß im Gefängnis, war die Hölle auf Erden, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht nochmal zu der Nachstellung. Ach so, ja. Erzähl dir mal ein bisschen von was. Also mit der Nachstellung, das war so, ich habe eine Frau im Internet kennengelernt. Über eine Plattform, wie gesagt, und dann haben wir uns das erste Mal, dann haben wir erst geschrieben, dann haben wir uns telefonisch kontaktiert und dann haben wir uns getroffen. Mhm. So, und dann lief das ganz ganz schnell irgendwie auch ab. Dann sind wir zusammengekommen, ich bin dann auch von einer anderen Stadt direkt zu ihr gezogen. Das war auch, glaube ich, von mir jetzt ein Fehler. Allerdings, ja, nach so kurzer Zeit. Das war wirklich ganz schnell ging das. Also von einer Woche bin ich dann zu ihnen gezogen. Irre. Aber ich will jetzt mal auf ein Thema Stalking jetzt kommen, weil das wird ihr ja hören, ne? So, es war so. Wir sind zusammengekommen. Das hat dann irgendwann nicht mehr gepasst, weil wir aufeinander gehockt haben jedes Mal. Und bei mir war auch viel Eifersucht mit ins Spiel. Mhm. Muss so besitzergreifend. Mhm. Das habe ich aber erst in der JVA erst gelernt, dass das nicht gut war. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich sie dann, hat die mich dann rausgeschmissen aus der Wohnung, was auch richtig war, finde ich, nachhinein. Mhm. Und habe sie dann per SMS ständig bombardiert. Ich glaube, ich habe 500 SMS am Tag geschrieben. Mhm. Dann habe ich sie verfolgt. Also egal, wo sie hingegangen ist, wenn sie aus dem Haus kam, dann wenn sie zur Arbeit gegangen ist. Und das hat gar nicht mehr aufgehört. Du warst quasi immer in ihrer Nähe, hast sie aber nicht körperlich bedrängt. Nein, nicht bedrängt. Also ich war jetzt nicht so, dass ich jetzt vor ihr stand und habe sie dann da irgendwie angequatscht oder bedroht. Wie groß war der Abstand in der Regel zwischen dir und der Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal so 20 Fußschritte. Ja, okay. Das ist nicht so viel, ja. Ja, und dann kam auch jedes Mal die Polizei, weil die hat mich ja natürlich gesehen. Mhm. Ja, und dann kam jedes Mal die Polizei dann dazu. Und ja, dann wurde ich dann nochmal verurteilt. Das war dann auf Bewährung. Wie lange hast du das gemacht mit der Frau? Das ging ungefähr 3 Monate. Ja. Wie hast du das gemacht? Bist du dann morgens früh aufgestanden, um schon am Morgen bei ihr vor der Tür zu stehen? Ja, das ging morgens schon los. Ja, also ich habe mich dann fertig gemacht und dann bin ich ich habe ja hinter einer eigenen Wohnung gehabt. Bin auch in der Stadt natürlich dann auch geblieben. Mhm. Und dann bin ich morgens schon direkt los, weil ich genau wusste, wann sie ja zur Arbeit muss. Mhm. Ja, und dann bin ich schon direkt parat eingestellt. Hat die irgendwas zu dir gesagt, wenn sie dich gesehen hat? Ja, das war bei einer, also das waren ja mehrere Situationen. Also zum Beispiel, wo ich bei der Arbeitsstelle um die Ecke saß, auf dem Bordsteinkante, da kam sie mit dem Fahrrad, weil ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren immer. Das war ungefähr so 15 Minuten mit dem Fahrrad. Mhm. Und dann hat sie kurz angehalten, hat gesagt, sie möchte das nicht, weil sie fühlt sich von mir bedroht. So, und dann habe ich gesagt, ja, das ist natürlich jetzt bei mir ein ehrlichen, da habe ich aber nicht reagiert drauf, weil ich war so in meinem Element drin. Mhm. Was hast du ihr denn da geantwortet? Ja, ich habe zu ihr gesagt, warum die mit mir Schluss gemacht hat, warum das nicht mehr funktioniert und ich will auch wieder zurück. Und schon war man wieder in dem Gespräch, was man eigentlich gar nicht wollte. Ja, also richtig. Sie zumindest. So, das ist jetzt im Groben deine Vorgeschichte. Weswegen? Du warst jetzt im Knast ist hinter dir. Wie lange bist du aus dem Knast raus? Ich bin, wie gesagt, 2,5 Jahre drin gewesen und dann nochmals 1,5 Jahre. Das war jetzt Ende 2013 bin ich entlassen worden. Okay. Deswegen rufst du jetzt ganz konkret an? Wegen der Nachstellung. Wegen der Nachstellung? Ja, richtig. Was ist da jetzt im Einzelnen noch besonders? Ja, besonders ist, dass ich das erkannt habe. Dagegen habe ich eine Therapie gemacht. Deswegen rufe ich jetzt auch an, weil ich hier auch das Positive jetzt auch mal dazu sagen muss. Ja. Seit ich jetzt aus dem Gefängnis rausgekommen bin, hat sich auch sehr vieles geändert. Ich habe zum Beispiel wieder einen Job. Da bin ich sehr zufrieden mit. Was machst du? Ich bin Maler und Lackierer. Okay, ja. Ja, also da habe ich auch nochmal eine Chance bekommen. Mhm. Das ist auch schon mal sehr gut. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, die Therapie, die hat mir sehr gut geholfen. Mhm. 2014 habe ich eine komplette Therapie noch gemacht. Die hast du dann immer, die hast du außerhalb des Knastes, da warst du ja schon draußen, ne? Ja, richtig. Ja. Mhm. Okay. Ja, und da war die Therapie, die ist sehr gut verlaufen. Die habe ich, wie gesagt, ein Jahr komplett gemacht, 2014. Mhm. Und bin sehr gut zufrieden mit. Das heißt, ich habe auch eine Freundin, mit der wohne ich jetzt mittlerweile auch zusammen. Ja, das heißt, da ist viel passiert in deinem Leben. Du hast viel Scheiße gebaut. Ja. Hast aber jetzt, kann man sagen, hast wirklich eingesehen, dass du Scheiße gebaut hast? Ja, das habe ich. Weil es war der größte Fehler, den man machen kann. Also ich kann nur wirklich allen raten, die das machen, die sollten sich ganz schnell Therapeuten suchen. Das meine ich jetzt aber wirklich ernst. Hast du im Knast auch so etwas wie so eine Art Anti-Gewalt-Training gemacht? Ja, Anti-Aggressionstraining, ja. Habe ich auch gemacht. Das habe ich gemacht, ja. Bist du für dich jetzt so sicher, dass du nicht mehr in solche Situationen kommst, dass du jemanden zusammenschlägst? Also gewaltmäßig würde ich mal ganz ehrlich jetzt zu mir selber sagen, also da halte ich die Finger von flach, komplett. Mhm. Also ich habe auch den Freundeskreis früher komplett gewechselt. Ich weiß, man sagt immer, wenn du mit denen rumhängst, kommst du in eine neue Stadt, fängt das schon wieder an. Mhm. Nein, ich muss aber dazu sagen, seit 2013 bin ich komplett von den ganzen Scheiße, weg. Das klingt wirklich gut, Mike. Und so wie du das erzählst, habe ich den Eindruck auch, dass das stimmt. Und dann ist auch die Wahrheit. Ihr könnt das auch belegen. Ja. Ja, und dann kann ich ja wirklich gratulieren dazu. Das schaffen ja nicht viele. Du warst ja ziemlich gefangen in deinem ganzen emotionalen Geflecht. Und da rauszukommen, dazu gehört auch Willen. Und den hast du ja dann bewiesen. Und das finde ich sehr toll. Hast du deiner Freundin, der jetzigen Freundin, reinen und klaren Wein eingeschenkt? Also das weiß sie ja. Also wo ich sie kennengelernt habe, wir haben uns, man muss dazu sagen, am Bahnhof kennengelernt. Mhm. Ja, und dann habe ich Nägel mit Köpfen. Also klar, man geht nicht sofort und sagt, hi, hier, ich bin der Mike. Und dann sage ich hier, ich saß im Knast dessen deswegen. Mhm. Man muss sich natürlich erstmal so ab und zu ein paar Mal treffen, ist aber ganz klar. Mhm. Ja, aber dann habe ich dann nach und nach, habe ich ihr das dann auch gesagt, dass ich im Gefängnis war, weil man muss mit offenen Karten spielen. Mhm. Und sie hat es angenommen. Und sie sieht ja auch selber, dass ich komplett von der ganzen Sache weg bin. Und ist sicherlich auch noch eine weitere Stütze für dich jetzt in dem neuen Leben. Ja, das ist die wirklich. Das glaube ich. Kannst du denn, du hast jetzt viel Therapien gemacht und dich viel mit dir auseinandergesetzt und viel nachgedacht, auch im Knast, über das, was geschehen ist. Kannst du das für dich erklären, warum du früher so drauf warst? Ja, das kann ich. Das hängt an meine Kindheit zusammen, meinen Eltern. Die leben zwar nicht mehr, aber das hängt mit meinem Vater zusammen. Ich glaube, der nicht glaubt, sondern es ist so. Weil mein Vater war sehr besitzergreifend gewesen, hat mich früher auch geschlagen, ganz massiv. Mhm. Ich selber wurde, und das ist jetzt kein Scherz, weil du hattest vor 2 Tagen, glaube ich, einen Anrufer, der hat sich da verarscht. Ich verarsche dich aber jetzt nicht. Und ich mache auch keinen Spaß jetzt. Ich wurde mit 6, wurde ich von meinem Vater vergewaltigt. Und das ist jetzt kein Spaß. Mhm. Mhm. Okay, so, dann kann man. Das musste ich aber erstmal aufverarbeiten, alles. Dann kann man die Zusammenhänge sehen. Bist du jetzt im Moment auch noch in therapeutischer Behandlung? Nein, jetzt momentan nicht, ganz ehrlich. Ist alles okay im Moment? Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Aber ich habe, wie gesagt, ganz kurz noch, ganz schnell. Wenn ich aber was habe, kann ich jederzeit zu der Therapeutin zurückgehen. Also, das ist schon mal ganz gut. Wenn sich irgendwas Merkwürdiges meldet in dir, kannst du da hingehen. Kann ich sofort hinkommen, ja. Mike, super. Tolle Geschichte. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir wirklich, dass du das geschafft hast. Domian, ganz kurz noch. Ich wollte dir noch alles Gute wünschen, wenn du die Sendung beendest. Und dann wollte ich fragen, ob es noch möglich ist, vielleicht 2 Autogramme für mich und meine Freundin zu bekommen. Ja, ja, klar. Du legst auf, wir rufen dich zurück wegen deiner Anschrift. Und ich freue mich, dass du angerufen hast. Schönen Gruß an deine Freundin. Und euch beiden alles Gute, alles Liebe. Gut, danke, Domian. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Und hier ist noch ein Mike. Der ist aber ein Tick jünger. 23. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um das Thema Weltuntergang. Oh. In Bezug auf 22. bis zum 28. September, also quasi jetzt ganz aktuell. Ich habe davon gehört. Ist da was dran? Also, ich schätze ja. Also, die Indizien sprechen dafür eigentlich. Moment, heute haben wir, jetzt haben wir schon den 25. Den 25. Genau. Und der Weltuntergang ist jetzt prognostiziert auf den 8., 29., ne? Oder zwischen 22. und 28. September, so in Dreh rum, ja. Achso, also. Genau, und das sind auch 7 Tage. Und diese 7 Tage kommen ja in die Bibel auch vor. Und 7 Engel, 7 Posaunen, 7 Schalen, etc. Wie soll denn, du glaubst, das passiert? Ich glaube, da ist was dran. Heißt ja oder nein? Geht sie unter oder geht sie nicht unter? Halb untergehen ist vielleicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass was passiert. Und zwar, gibt es ja den alten Gilgamesch-Epos. Ich weiß, ob du schon mal von gehört hast. Du sagst bitte nochmal den alten? Gilgamesch-Epos. Ich verstehe es nicht, was du... Wie, was? Gilgamesch-Epos ist quasi die Urfassung der Bibel. Mhm. Ja, okay. Und die Bibel, die zieht darauf zurück, beispielsweise die große Flut mit Noah, die Schöpfungsgeschichte mit Adam und Eva, der Garten Eden, das kommt alles aus dem Gilgamesch-Epos. Und da ist auch was drin beschrieben von wegen... Weltuntergang und dass sich das alles wiederholt, die Zyklen und Rhythmen in dieser Welt, und das bezieht sich auf diese Zeit. Und in der Bibel ist ja auch beschrieben, die Dreifaltigkeit des Teufels, sag ich mal. Und das bezieht sich, also ich ziehe das jetzt auf dieses Thema US-Präsidentschaftswahl. Mhm. Und zwar gab es ja vor 20 Jahren den George Bush Senior, dann vor 15 Jahren George Bush Junior und jetzt kommt der dritte Bush. Er will auch Präsident werden. Okay, aber dann ist die Welt ja schon untergegangen, weil die geht ja spätestens bis zum 28. September unter. Genau, richtig. Dann aber kommt er ja gar nicht mehr ran. Genau, richtig. Aber es ist ja beschrieben, oder was heißt beschrieben? Es ist ja geschrieben in der Bibel. Er wird vor Leuten sprechen und dies auch quasi sich der Öffentlichkeit zeigen. In dem. Weißt du, Mike, es gab schon so viele Weltuntergangsdaten, wo irgendwelche religiösen Gruppen irgendwie was errechnet haben. Und wir sitzen alle immer noch sehr munter hier auf unserer kleinen Kugel. Wie glaubst du denn, würde vielleicht jetzt die Welt untergehen in den nächsten Tagen? Ja, ganz einfach, durch ein schwarzes Loch, das kann keiner... Wir werden aufgesaugt? Genau, das kann keiner feststellen an Wissenschaftlern. Die können das quasi erst... kurz vorher erst berechnen, wenn ein schwarzes Loch auf uns zukommt, weil ein schwarzes Loch hört man schon nicht schwarz und das Universum ist auch schwarz. Was machst du denn, wenn wir nächste Woche immer noch alle hier sitzen und unser Leben leben? Ja, dann danke ich Gott, dass er uns leben lassen hat. Ich frage dich jetzt nochmal, ist das jetzt so ein bisschen Spielerei mit solchen Gedankenmodellen oder hast du das tief in dir drin schon als Angst? Angst nicht, weil wenn es zu Ende sein soll, ist es zu Ende. Mhm. Aber die Leute heutzutage, die Menschen, vor allem auch die Jugend, die wird immer mehr davon quasi abgedrängt von alten spirituellen Sachen mit beispielsweise Smartphones, mit iPads, mit hast du nicht gesehen. Und das lenkt die Menschen hier ab vom Wesentlichen. Gut, da bin ich auf deiner Seite. Bist du denn... Vor allem sehr stark, weil wenn man bedenkt, du steigst dort in die Bahn und... ich sag mal ganz ganz grob, 99% der Insassen der Bahn, die hängen alle im Smartphone. Und wenn du mit denen redest, sagen die, Sag mal, Mike, nehmen wir mal an, dass wir wüssten es mit Sicherheit, dass am 28., das ist Montag, ne, nächsten Montag, wenn am 28. wirklich die Welt untergehen würde, nämlich verschwinden würde, was würdest du jetzt die letzten Tage, das letzte Wochenende machen? Ich würde nochmal richtig leben. Was heißt das? Ja, nochmal alles das machen, was ich schon mal gemacht habe, was super schön war, und das machen, was ich noch nicht gemacht habe. Gut, du hast nicht viel Zeit, du hast nur das Wochenende Zeit. Sag mal so ein paar Beispiele, was du unbedingt dann tun würdest. Ich würde nochmal richtig auf die Kacke hauen, also ich würde alles machen, also alles, was mir gerade in den Sinn kommen würde. Beispielsweise, ich würde alles machen. Also dich besaufen, viel Sex, gut essen, noch ein bisschen weg, alles, rumfahren, das gehört auch dazu. Weit verreisen ging ja dann nicht mehr. Ging jetzt nicht mehr, aber ich glaube, ich würde eventuell mal einige Sachen ausprobieren, von denen viele, viele Doktoren und Professoren waren, beispielsweise jetzt hier eine Droge oder was? Beispielsweise Drogen nehmen oder so, einfach mal das Leben auskosten, weil das gehört dazu, denke ich mal einfach mal. Bist du denn selbst, du hast ja Andeutungen gemacht, du beschäftigst dich mit der Bibel und so weiter, bist du ein gläubiger Mensch, bist du ein Christ? Ich bin ein gläubiger Mensch in Hinsicht auf Gott, aber nicht gläubig auf Jesus, weil ich glaube, Jesus ist Humbug. Aha, warum? Weil die Attribute, die Jesus hatte vor 2000 Jahren, das gesagt, jetzt 12 Jünger, konnte übers Wasser laufen, war 3 Tage tot, ist dann wieder auferstanden. Das bezieht sich auf alte astronomische Deutungen, beispielsweise die 3 Tage tot und dann wieder auferstanden ist. Vom 21. bis zum 24. Dezember ist die Sonne am tiefsten Punkt. Ich merke, am vierten Tag. Ja, brauchst du dich gar nicht, du hast dich da schon intensiv mit beschäftigt. Ja, richtig. Glaubst du denn an Mohammed zum Beispiel? Mohammed war ja ein normaler Mensch, der war ja kein Sohn Gottes. Mhm. War ja ein normaler Mensch, der quasi eine göttliche, ich sag jetzt mal, Erscheinung hatte. Ein Prophet. Genau, ein Prophet. Mhm. Von, ich glaube, Inge Gabriel hatte irgendwie den Koran gekriegt, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Ja. Aber jetzt christlich bin ich bin zwar getauft, christlich, römisch-katholisch, aber ich glaube jetzt nicht an Jesus, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an Jesus. Wo wir gerade so am Rumspekulieren sind, glaubst du denn an außerirdische Mächte? Ja, das schon. Auf jeden Fall, weil wer denkt, wir wären wirklich allein im Universum, dann wäre das ein Wunder. Dann wäre das ein wirklich richtiges Wunder. Mhm. Und das kann nicht sein. Und es gibt ja auch einige Indizien dafür auf dieser Erde auch, dass mal eventuell welche hier gewesen sind, aber die Wissenschaftler, die kehren das halt immer gerne unter den Teppich und sagen, nein, stimmt nicht, obwohl die Indizien dafür sprechen. Es ist ja auch so spannend, daran zu glauben oder darüber zu spekulieren und ernüchternd, wenn man sagen würde, nee, das ist alles Quatsch, wir können darüber nichts aussagen. Deswegen glaube ich, hat das auch so eine Hochkonjunktur, dass die Menschen gerne sich damit beschäftigen, weil es einfach so ein bisschen, es ist wie so Fantasy, man kann sich da in so eine Welt hineindenken. Mike, ja. Das heißt, wir müssen jetzt zittern bis Montag. Wenn wir Montag überstanden haben, meinst du, ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe, oder? Das wäre schön auf jeden Fall. Aber dann müssen wir ja Herrn Busch fürchten. Aber Herr Busch ist vielleicht noch eher auszuhalten als Herr Trump. Wie heißt der? Der Trump ist Trump. Der wird sich den Präsidententitel sowieso kaufen, wenn er Präsident werden wollen würde. Danke für deinen Anruf. Alles Gute. Wir drücken uns gegenseitig die Daumen, dass wir überleben. Ja, danke. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, Mike. Ciao. Ciao, ciao. Glaubt ihr auch, dass die Welt untergeht? Ich hatte irgendwas noch gelesen, dass irgendwie mysteriöse Asteroiden auf die Erde zusausen und die uns zerstören am Montag. Aber ich glaube, ein bisschen hätte die NASA davon Wind bekommen und das wäre durchgesickert. Aber vielleicht auch nicht, dass die uns das gar nicht sagen würden, denn dann würde eine Massenpanik auf der Welt ausbrechen. Ich weiß es nicht. Hans-Jürgen, guten Morgen, 75. Hans-Jürgen, guten Morgen, 75. Ich glaube, bei Hans-Jürgen ist die Welt schon untergegangen. Hallo? Ja, hallo. Warst du noch mal kurz strudeln oder wie? Nee. Ich habe Tonband angestellt. Ich verstehe. Also, das läuft jetzt mit. Lieber Hans-Jürgen, ich begrüße dich sehr herzlich. Ja. Schön, dass du hier bist in meiner Sendung. Ja. Über was reden wir beide? Ja, also gestern hat mich sehr bewegt. Ich hatte ja auch eine Mail geschrieben an deine Mitarbeiterin. Die hat mich dann zurückgerufen, freundlicherweise. Es ging ja um Pornos. Ja. Und ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Das heißt, ich bin 75 Jahre alt, männlich, hetero, seit eh und Gedenken, aber sehr bindungsunfähig. Also ich habe früher in den 70er Jahren, du kennst die Zeit, ein sehr gutes Sexualleben gehabt mit wechselnden Partnerinnen und habe auch immer jüngere Frauen gehabt. Mhm. Und damit ist es natürlich heute vorbei. Mhm. Ich habe praktisch Pornos als Ersatz, weil ich natürlich keine gleichaltrige Dame, die sind mir alle dann durch Kuchen und Sahne etwas zu korpulent und das stößt mich ab. Ich liebe schlanke, dünne Frauen, die ich ja nur auf dem Porno sehe, oder in Illustrierten bei reichen und berühmten Männern, und junge die dann Frauen älter sind, ja. Und mein Problem ist eben, dass ich, oder ist ja auch kein Problem. Lass ich kurz fragen, wie lange, du bist jetzt 75, wann hattest du deinen letzten realen Sex? Ja, mit einer Prostituierten, das ist ungefähr vier Wochen her. Ach so, also du lebst deine Sexualität aus bei Prostituierten und mit dir alleine und Pornos. Ja. Ja. Ja, anders. Ich will das ja betonen, eine andere Sexualität ist mir nicht möglich, weil ich Ästhet bin. Ich komme aus der Modebranche, war Designer in der Industrie, habe praktisch für Damen Klamotten entworfen und bin dann an eine Hochschule gegangen, bin dafür sogar mal Professur bekommen und bin jetzt pensioniert seit 10 Jahren. Ich frage doch nochmal zurück. Die letzte reale Sex war mit einer Prostituierten. Wie lange liegt der letzte reale Sex zurück mit einer Prostituierten, mit einer normalen Frau? Ja, das ist so 2 Jahre her. Ach so, okay, das ist auch noch nicht so lange. Ja, wie alt war die Frau? Die war 54. Ist das noch so ein Alter, wo du sagst, geht noch? Ja, geht noch. Aber denen bin ich zu alt. Ach so. Die wollen, ja, der junge Mann ist im Trend gleichaltrig oder jünger. Wenn man sich auch Anzeigen ansieht in Zeitungen oder auch, ich war auch bei Parship da in so einem Forum und so weiter. Ich bin für diese Gruppe 50 bis 60 zu alt. Ja, kann sein. Wie? Wo ist bei dir die Schallgrenze bei Frauen? Es kommt eigentlich drauf an. Ich habe einen Tick, die dürfen nicht schwerer sein als ich. Ich bin also sehr gesund, ja, ich lebe gesund, ich koche selber, ich bin ein erstklassiger Koch und mache regelmäßig Sport. Ich habe 70 Kilo. Oh ja, das ist Respekt. 1,84 groß, auch attraktiv. Hervorragend. Toll. Aber ein bisschen schüchtern. Und traue mich an die Frauen, die mir gefallen, auch so, man müsste die auf der Straße ansprechen, aber da habe ich immer Angst, dass man eine gelatscht kriegt. Ne? Wobei, du wirkst überhaupt nicht schüchtern. Und wenn du so ein Reißer warst in deinem Leben, dann bist du doch gut, bist du doch ein Profi eigentlich in diesem Bereich. Ja, aber trotzdem, ich mache das lieber so aus der anderen Ecke, indem ich auf Anzeigen schreibe oder Anzeigen aufgebe. Aber das ist oft sehr enttäuschend. Da schreiben die Damen dann schlank und bildhübsch. Und wenn man sie dann trifft, dann, ich bin Ästhet, ja. Ich bin auch Kunstmaler noch und Künstler. Ja, ich kenne mich in der Kunst aus und so weiter. Ich bin überästhetisch. Und dann siehst du sie real und dann ist die sexuelle Erregung ist dahin. Ja, geht nicht. Ja. Aber du sagst etwas ganz Interessantes. Das ist ein Aspekt, darüber wird gar nicht so viel gesprochen. Nein, lass mich sagen. Ein Aspekt wird da gar nicht so drüber gesprochen in der Öffentlichkeit. Überhaupt nicht. Dass nämlich viele ältere Menschen, vielleicht auch ältere Männer, denen bleibt als letztes nur noch die pornografische Konsum übrig. Da gab's doch mal einen Film von Dreves, heißt der, glaube ich, die siebte Wolke oder so, und Sex im Alter, und dann gehen die Alten beide, kuscheln sich da rum. Also ich muss das ausmalen, ich kann das nicht sehen. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Das heißt, da guckst du lieber schöne, knackige Frauen im Porno an und hast Spaß mit dir selbst. Ja, und es gibt, es gibt Pornos, die sind, also da war ja eine Dame vorhin dran, die sagte, nö, ich will das gleich zur Sache haben. Und solche Pornos, wenn ich mal sowas kaufe, die schmeiße ich sofort in den Papiercontainer, dass die noch jemand findet und sich ein anderer dann erfreut. Aber ich brauche also immer ein bisschen Handlung. Ach guck, du bist ein Typ, als Mann brauchst du eine Handlung im Porno. Ja, und da gibt es auch wunderbare, kann ich Beispiele, will ich jetzt nicht nennen, aber ich suche danach, wo das, dann ist das doch mehr Spannung. Das heißt, du denkst dich dann richtig in diese Story rein und begibst dich dann fantasiemäßig da in die Welt und dann kommt die Erregung auch irgendwann. Ja, ja. Kommt mit 75 immer noch eine gute Erregung? Ja, klar. Kein Problem. Ich habe einen hohen Testosteronspiegel immer noch, weil ich, früher sagten die Mädels zu mir, ja, du hast ja auch einen Penis im Kopf. Ja, ja. Und ich habe also jetzt noch was ganz kurz, wenn die Zeit noch reicht. Also ich habe dann eine Beziehung gehabt, da war ich 62, mit einer 30 Jahre jüngeren Frau. Und die war nach 5 Monaten schwanger. Oh. Und die er hat dann, wir wollten das auch erst wegmachen lassen, hat ja keinen Zweck, ein großer Altersunterschied. Dann hat sie sich aber doch für das Kind entschieden. Ach. Und dann ging für mich die Hölle los. Ja. Das heißt, du hast jetzt ein jugendliches Kind. Ich habe eine 13-jährige Tochter. Und Kontakt auch zu der Tochter? Ja, schon, aber jetzt ist der abgebrochen durch die Tochter und die Mutter. Ich habe sie jetzt Jugendamt eingeschaltet. Ich bin furchtbar deprimiert und traurig darüber. Ganz kurze Sache zum Schluss. Die Frau ist als 7- oder 8-jähriges Mädchen von ihrem Vater missbraucht worden. Mhm, und derartig gefühlskalt, sie sagte selber, wo andere ein Herz haben, habe ich einen Stein. Die hat mich gequält und hat dann zu mir gesagt, ich muss dich so behandeln, weil deine Mutter dich auch so behandelt hat. Und darunter habe ich sehr gelitten. Ich habe zum Beispiel über 7 Jahre an der Beziehung festgehalten, damit das nicht das gleiche Schicksal passiert. Denn ich bin auch unehelich aus einer Verbindung von einem Mann, der 30 Jahre älter ist als meine Mutter. Mhm. Und mir passiert das Gleiche. Mhm. Ja, ich auch 30 Jahre älter. Das sind merkwürdige Parallelen in dem Leben. Jetzt habe ich eine 13-jährige Tochter. Hoffentlich gelingt es trotzdem, den Kontakt zur Tochter zu halten und auszubauen. Ich hoffe. Ich würde ja gern noch, wenn dich das sehr belastet mit diesem Furchtbar. Kind. Ja, dann würde ich dir sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Einverstanden? Ja, gerne. Das ist die Claudia heute Nacht. Hans-Jürgen, es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ach, danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß. Ich bin ein großer Fan und bin traurig, dass du aufhörst. Ich bin ja noch eine Weile hier. Okay. Alles Gute. Danke, Tschüss. Domian. Ciao. Bye-bye. Und hier haben wir noch die Ruth. Die Ruth ist 79. Guten Morgen, Ruth. Guten Morgen, Domian. Hallo Ruth, jetzt haben wir leider nicht mehr so lange Zeit, sehe ich gerade. Ja, ich mache kurz. Bitte. Ich habe 3/4 Jahr, schmecke ich nicht mehr. Nur süß und sauer. Ich bin am Verzweifeln. Bin in Behandlung, Nasen, Hals und Ohrenarzt, ist alles in Ordnung. Mein Kopf ist geröntgt auch. Kam das von heute auf morgen? Ja, langsam. Ich merkte das am Kaffee. Und da sage ich zu meiner Tochter, Mensch, der Kaffee, der schmeckt gar nicht mehr. Da sagt sie, hol doch mal einen anderen. Ne? Und die vorherigen hatte ich 30 Jahre von Fibo. Und da habe ich einen anderen geholt, den hatte ich auch nicht geschmeckt. Dann esse ich gerne Mettwürstchen. Ne? Ja. Also, da lachen alle. Aber die schmecke ich auch nicht. Ich schmecke nur süß und sauer. Hast du mit einem Arzt außerhalb der Hals-, Nase- und Ohrenbereiches? Da war eine Neurologin. Ja. Da habe ich so eine Kappe auf den Kopf gekriegt. Da werden so Stromstöße gemacht. Auch in Ordnung. Und dann hat sie mich noch zum Röntgen geschickt, den Kopf auch. Jetzt war ich aber und der Hals-, Nasen-, Ohrenarzt hat mir 3 Medikamente verschrieben, alles nichts genützt. Hm. Und da sagte der vorhin Donnerstag, so sagt er, ich muss Ihnen Überweisung schreiben für in diese enge Röhre, wo viele Leute Angst haben. Manche meinen, ich spreche ja mit jedem, ich hau jeden an, manche meinen, ach, das ist ja nicht so schlimm, aber ich habe doch Platzangst. Du hat hast der Arzt auch draufgeschrieben. Ne? Ja. Und mein Mann, der war, wo der noch lebte vor ein paar Jahren da drin, da sagt der Schatz, sagt er, du hältst das da nicht aus. Das ist wie Probe liegen im Sarg. Sagt er noch eine Minute länger, dann hätte ich die Klinge gedrückt. Da kriegt also, jemand so eine Klinge in der Hand. Du hast das jetzt vor dir. Ja, jetzt am 15. So, ich will dir nur sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe aber auch Sorge. Nein, ich will dir erklären, ich habe davor nämlich auch große Angst. Ja. Und ich war auch schon mal in so einem Ding. Und die haben mich vorher in so eine Art Dämmerschlafnarkose gelegt. Ja, krieg auch so eine Dusselspritze. Wunderbar. Ich war ganz entspannt und habe das überhaupt gar nicht wahrgenommen. Und plötzlich holten die mich wieder raus und habe ich gesagt, wie, war es das schon? Ach, das ist nicht so. Wirklich, wenn die das mit dir auch machen, brauchst du keine Sorge haben. Mein Enkelsohn, das Oma sagt, das Einzige, was mich gestört hat, sagt er, das ist, man kann die Beine nicht anziehen. Aber denk an was Schönes, sagt er. Genau. Man kriegt einen Kopfhörer auf. Ich würde sagen, gut, du denkst an viele Mettwürstchen. Und dann ist die Zeit schon um. Also, das ist sicher eine sehr gute Vorgehensweise, um eine gute Diagnose zu stellen, woher das kommt. Mach es, du brauchst keine Sorge haben, lass dir so eine kleine Narkose geben und dann wird das sicher gut laufen. Jetzt muss ich leider Schluss machen, aber ich freue mich, dass wir noch so kurz haben reden können miteinander. Ich habe jetzt schon über eine halbe Stunde gehört. Mann, liebe Ruth, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke, Domian. Und da muss ich noch einen Satz sagen. Dein schwarzes Hemd ist das schönste Hemd. Ah, das freut mich sehr. Jetzt müssen wir Schluss machen. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Nami Strack und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schlaf's gut. Bis morgen. Bye, bye.